Wenn man Drogenpolitik verstehen möchte in Deutschland, sollte man seinen gesunden Menschenverstand erstmal abgeben, weil damit hat das nichts zu tun. It turns off the brain. Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Und es ist eine weibliche Pflanze immer. Wo kriegen wir jetzt noch mehr Gras hier? Da zog grad was durch. Der eine Teil, der sagt, das ist endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und der andere sagt, das ist letztendlich dann doch der Untergang des Abendlandes. Sie entscheiden selbst. Bitteschön. Shit happens. Cannabis auf dem Weg zur Legalisierung. Ein Feature von Kai Laufen. Ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten finden ganz cool, was ich mache. Die hätten damals wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet. Ein bisschen bunter Vogel war ich eigentlich immer schon. Aber eben auch der Typ, der zum Finanzamt gegangen ist und weit davon entfernt war, irgendwas mit Drogen zu tun zu haben. Von daher haben sich einige wahrscheinlich gewundert, dass ich mir dieses Thema aussuche. Aber ich kann jetzt nicht klagen, dass Leute von damals nichts mit mir zu tun haben wollen oder so. Also auch da sind Leute dabei, die es durchaus feiern, dass ich das mache. Endlich wird wieder gekifft. Du hast doch längst vergessen, wie das ist. Das kleine grüne Gold in deiner Hand. Grüner Samt. Frau Vogler, bitte. Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Deutschen Hanfverband. Und an den Herrn Wurth habe ich auch eine Frage. Herr Hempel fragt weiter für die Fraktion Die Linke. Ich frage weiter, will da auch gleich, wir wollen ja Klagen verhindern. Und da würde ich den Herrn Wurth vom Hanfverband gerne fragen. Dankeschön. Harald Herpert, noch mal das Wort. Ja, bitte. Frage an den Deutschen Hanfverband. Können Sie uns Fälle berichten, wo Patienten Strafverfahren bekommen haben, weil sie wegen des Cannabis und weil sie sich das wegen der Therapiekosten zur Selbstmedikation beschafft haben? Wie nehmen Sie die gesellschaftliche Debatte wahr und was hat sich verändert und was würden Sie für die Zukunft erwarten? Deutscher Hanfverband, ja, bitte. Danke, Georg Wurth, Deutscher Hanfverband. Endlich wird wieder geraucht. Kommt schon, Marci, gib ein aus. Grüner Rauch zieht übers Land. Wir sind ganz bewusst nicht eine Interessenvertretung von Konsumenten, sondern von Legalisierungsbefürwortern. Also es gibt auch jede Menge Leute, die uns unterstützen, die überhaupt nicht konsumieren oder zumindest ein paar Jahre nicht mehr. Oder auch Angehörige und Eltern haben wir dabei, deren Kinder und Freunde Repressionen erfahren haben und einige Patienten tatsächlich auch. Georg Wurth, geboren 1972, groß, schlank, dunkelblond, Bürstenhaarschnitt, randlose Brille. Gründer und Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands, DHV. Ein Lobbyist. Angefangen hat alles an einem Schreibtisch im Großraumbüro der Redaktion des Hanfjournals. Hat eine Weile gedauert, bis wir ein eigenes Büro jetzt tatsächlich nur für uns mehr oder weniger haben. Ich sitze mit meinem Stick in dem Park. Er kommt zu mir rüber. Obwohl er mich nicht mag, er fragt, darf ich einmal ziehen? Ich sag, na klar, Mann, wir sind hier in Berlin. Er setzt an, er zieht und er zieht. Wie heißt das Zeug? Mann, das nennt man Weed. Er hat ein Gefühl, was er vorher noch nie hatte. Und morgen kauft er sich seine erste Reggae-Platte. Berlin, Prenzlauer Berg. Zwischen Kinderläden und Cafés hat der Deutsche Hanfverband eine Erdgeschosswohnung angemietet. Fangen wir doch mal an, gleich am Eingang. Da ist unser Videoraum, den wir mittlerweile nur benutzen können, um hier unsere YouTube-Videos zu machen. Das ist ein angenehmer Luxus. Wir müssen wirklich haben den Greenscreen hängen, müssen nur die Lampen anknipsen, Kamera anmachen, dann kann es sofort losgehen. Ja, das also allein dieser Raum, dass wir den so zur Verfügung haben, war ein ordentlicher Professionalisierungsschub für unseren YouTube-Kanal. Und das wissen die Leute auch zu schätzen. Unsere Abozahlen steigen stark, seit wir diesen Raum haben, seit gut 2 Jahren. Herzlich willkommen bei den DHV News. Erstmal ein paar Hinweise in eigener Sache. Wir haben wieder ein Video hochgeladen, ein Interview mit Frank Tempel, diesmal von den Linken über die Cannabispolitik der Linken vor der Bundestagswahl, zur Einstimmung auf die Wahl, zur Information. Das Video von Herrn Blinert von der SPD ist ja schon ein bisschen länger her, haben vielleicht schon die meisten von euch gesehen. Schaut euch auch Frank Tempel an. Wir haben jetzt auch eine eigene Playlist für diese Interviews. Und am Montag drehen wir dann das nächste Interview mit einer Bundestagsabgeordneten der Grünen. Ihr könnt gespannt sein. Dann haben wir hier quasi unser Großraumbüro, wo alles, was mit Politik und Kommunikation zu tun hat, abläuft. Vorne im kleinen Raum haben wir noch einen Untermieter, einen freien Journalisten, aber auch unseren Videomann und Layouter. Und dann ist hinten noch die Abteilung Mitgliederverwaltung, wo noch eine zusätzliche Person sitzt und gerade für uns eine Kampagne zum Thema Drogen und Führerschein vorbereitet. Niemand möchte berauschte Fahrer im Straßenverkehr. Und nüchterne Fahrer möchten Sicherheit, wann sie in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen. Klarer Kopf, klare Regeln. Die Führerscheinkampagne des Deutschen Handverbandes für ein gerechtes und verhältnismäßiges Verkehrsrecht in Bezug auf Cannabiskonsum. Also im Moment sind wir 6 hauptamtliche Leute beim Handverband und sind gerade dabei, noch zusätzliche Leute einzustellen. Also bis März werden wir dann hier zu 9 sein. Also der Laden wächst. Ja, die ganzen Cafés hier um die Ecke sind auch noch ein bisschen externe Bürofläche, weil wir im Büro selber gar keine gemütliche Ecke haben, wo man sich mal in Ruhe unterhalten kann. Aber dafür kann man ja dann auch das Geld für einen Kaffee investieren. Ist am Ende billiger, als noch einen extra Raum dafür zu mieten. Georg Wurth ist Lobbyist. Das war er nicht immer. Na, ich bin erstmal Finanzbeamter geworden nach dem Abitur. Und gleichzeitig bin ich in die Politik eingestiegen, bei den Grünen damals in Remscheid, meiner Heimatstadt. Und habe mich da ziemlich schnell reingearbeitet und viele Ämter am Ende gehabt. War kurzzeitig auch Berufskommunalpolitiker als Fraktionsvorsitzender der Grünen in Remscheid. Habe da auch Erfahrungen in der rot-grünen Koalition gehabt, die grünerseits zu führen. War im Ältestenrat der Stadt mit 24. Und haben eine riesen Bandbreite an politischen Themen bearbeitet. Von Straßenbau über Strom- und Wasserversorgung und Entsorgung, Müll und so weiter und so fort. 1872 wird in der Verordnung betreffend den Verkehr mit Apothekerwaren erstmals bestimmt, dass indischer Hanf nur in Apotheken verkauft werden darf. Und hab Drogenpolitik dann erstmal nur kurz gestreift eigentlich. Und in dem Zusammenhang eine Selbstanzeige gemacht wegen 4 Gramm Marihuana, der Polizei einen Brief geschrieben, dass ich die zu Hause habe und dass sie die wohl jetzt leider abholen müssen und wollte damit so den Unsinn und die Arbeit für den Papierkorb mal darstellen der Polizei, weil ich habe damit gerechnet, das wird eingestellt. Nordrhein-Westfalen war 10 Gramm geringe Menge damals, waren nur 4 Gramm, die ich hatte. 1925 beschließt die Genfer Opiumkonferenz ein weltweites Cannabisverbot. Deutschland ist zunächst dagegen. Bis Ägypten damit droht, die Einfuhr der Pharmaprodukte Heroin von Bayer und Kokain von Merck zu verbieten. Aber es kam dann doch zum Prozess. Erst wegen besonderem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung und am Ende, weil ich es nicht zum Eigenkonsum besessen habe. Ich habe gesagt, das habe ich mir schenken lassen für diese Aktion und die Selbstanzeige. Und eingestellt wird eben nur bei geringen Mengen zum Eigenverbrauch. Und damit haben sie mich dann ans Thema genagelt. Ging es dann über mehrere Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht letztendlich. Und das hat mich dann jahrelang mit dem Thema beschäftigt. Und dann habe ich richtig hochgefahren. Und eben das nicht nur so nebenbei mal als eine kleine Kampagne gemacht, sondern bin da dran geblieben. 1971 führt die Bundesregierung das Betäubungsmittelgesetz ein. Es stellt Cannabis auf eine Stufe mit Heroin. Und auf der anderen Seite fand ich es aber auch politisch interessant. Weil ich nicht viele politische Themen kenne, wo die Argumente und die Vernunft so sehr auf einer Seite sind, pro Legalisierung, und auf der anderen Seite eigentlich nur Ängste. Aber das heißt nur, muss man auch ernst nehmen, ist auch wichtig. Aber es sind eben keine vernunftorientierten Argumente, die gegen die Legalisierung sprechen. Und das fand ich total spannend. 1994 erkennt das Bundesverfassungsgericht diese Gleichbehandlung als unverhältnismäßig. Fordert mehr Forschung und erlaubt Staatsanwälten, Verfahren einzustellen, wenn es um kleine Mengen zum Eigenkonsum geht. Ich bringe mal gerne den Vergleich zu Wirtschaftspolitik. Da gibt es arbeitgebernahe Wirtschaftspolitik und arbeitnehmernahe. Wenn man sagt, eine von beiden Seiten muss ich unterstützen, dann läuft das mit der Wirtschaft. Kann man beides irgendwie nachvollziehen, die Argumente, und kann am Ende dann sagen, okay, eins finde ich noch ein bisschen besser als das andere. Aber beim Cannabisverbot gibt es keine vernünftigen Argumente dafür. Beziehungsweise gibt es keins, was man nicht innerhalb von Sekunden auseinandernehmen kann, wenn man sich damit eine Weile beschäftigt hat. Seit 1. März 2017 wird der Einsatz von Cannabis als Heilmittel gesetzlich reguliert. Ärzte sollen es verschreiben können. Der Bund muss für den Vertrieb an Apotheken sorgen. Krankenkassen sollen die Kosten tragen. Ein Erfolg, auch für die Lobbyisten vom Deutschen Hanfverband. Spiel mir das Lied vom Do. Spiel es langsam, Sam. Spiel mir das Lied vom Do. Spiel es langsam, Sam. Ein Song für das Weed. Ein Lied für das Dope. Die Bong und das Peace. Dann fliegst du ganz hoch. Genieß das und Poke. Heute ist Shisha-Verbot. Jetzt rocken die Beats, du bist trocken geblieben wie Zwieback und Toast. Ich heiße Tom Feldmann. Tom Feldmann? Ja, ich bin vom Arte-Journal, die Nachrichten von Arte. So, wir machen uns das am besten hin. Für Mittwoch machen wir einen 2.30er. Der Hanflobbyist Georg Wurth gibt ein Interview. Also, wir setzen hier ein Mikrofon, um ein vernünftiges Interview führen zu können über die Problematik, die mit der Produktion von Hanf zusammenhängt. So. Das ist jetzt nicht ein bisschen beknackt irgendwie hier so? Von oben sieht es bescheuert aus. Ja, aber das sieht von vorne, denkt man nur. So, aber das ist aber super Bild, kann ich nur sagen. Fernsehturm im Hintergrund, sodass man auch weiß, wo man steht hier. Was ist das? Und Wasserturm auch noch. Alter Verwalter. So, wir sind soweit. Du kannst. Gut. Herr Wurth, die Legalisierung des Medizinalhanfes, beziehungsweise die Änderung, die Gesetzgebung im März, glaube ich, durchgeführt hat, hat zu einer veränderten Stimmung in der Branche geführt. Wie ist denn momentan die Stimmung? Gut, so eine gewisse Greenwash-Stimmung gibt es schon länger, als schon klar war, das Gesetz kommt. Dann wurde es irgendwann verabschiedet und im März ist dann in Kraft getreten. Da wussten ja schon alle, was kommt. Und man guckt natürlich dann Richtung Israel, Richtung USA, wo diese medizinischen Cannabis-Programme schon eine Weile im Lauf sind und die Patientenzahlen dann halt mittlerweile auch sehr hoch sind und entsprechende Umsätze damit gemacht werden. In den USA reden wir schon über Milliardenumsätze. Und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die schon ganz ordentlich Geld damit verdienen, was ja durchaus auch in Ordnung ist. Es geht hier um eine Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten, mit einer neuen Art von Medikamenten, die vielen zum ersten Mal richtig hilft. Die sagen, alles andere hilft mir eben nicht, Cannabis hilft. Und darum geht es, dass es eben nicht alles nur importiert werden muss wie bisher. Da hat Deutschland quasi eine Zukunftsbranche mal wieder verschlafen. Und jetzt sind wir an dem Punkt zu sehen, okay, können wir noch aufholen oder nicht? Ist es ja so, wir reden jetzt nur über Medizinalhanf, das heißt Cannabis als Medikament. Inwieweit ist das denn ein Schritt zu einer vollkommenen Legalisierung? Also das könnte ein Zwischenschritt sein. Wir sehen in den US-Staaten zum Beispiel oder Kanada, wo jetzt auch die Legalisierung durchgezogen wird, auch als Genussmittel, dass da immer vorher Medizin auch schon geregelt worden ist. Aber es ist kein Selbstläufer, kein Automatismus. Wir haben ja auch Opiate als Schmerzmittel zum Beispiel und trotzdem ist Opium nicht legal. Das ist nochmal eine Diskussion für sich. Und ich finde es auch okay, dass jetzt zuerst diese Medizinfrage gelöst wurde, weil da tatsächlich ernsthaft leidenden Menschen mit geholfen wird und auch viel mehr Zustimmung in der Bevölkerung schon dafür da war. Aber ich bin aber auch zuversichtlich, dass wir jetzt in absehbarer Zeit dieses Problem auch für das Genussmittel Cannabis gelöst kriegen. Die Behörden gehen von rund 1.000 Patienten im Moment aus, beziehungsweise es gibt rund 1.000 Patienten, die Cannabis als Medikament beziehen dürfen. Was ist zu dieser Zahl zu sagen? Ja, das ist die erste Keimzelle sozusagen. 1.000 Leute, das waren die vor der Gesetzesänderung eine besondere Ausnahmegenehmigung von der Bundesregierung bekommen haben, mit besonderer Begründung vom Arzt und so weiter. Und jetzt ist Cannabis halt als Medizin ganz normal verschreibbar auf Betäubungsmittelrezept. Das wird zu viel mehr Verschreibungen führen und das Potenzial ist riesig. Also wenn man sich jetzt mal die Zahlen in Israel und in den USA anschaut, muss man von mehreren hunderttausend Patienten mindestens ausgehen, denen Cannabis tatsächlich ernsthaft medizinisch helfen kann. Und dann sind 1.000 natürlich im Vergleich, die wir jetzt haben, nur ein ganz kleiner Anfang. Ein Knackpunkt könnte sein, dass es noch zu wenig Ärzte gibt, die sich mit Cannabis als Medikament auskennen, beziehungsweise die das auch verschreiben dürfen und verschreiben können und wollen. Was sollte denn bei den Ärzten noch passieren? Also es gibt erste Publikationen zum Thema, Fachbücher, Broschüren und so weiter und auch erste Fortbildungsveranstaltungen, aber eigentlich noch zu wenig. Es müsste schneller gehen jetzt, weil wir merken ja auch, dass von den Patienten her die Nachfrage riesengroß ist. Und ich denke auch Ärzte, die sich da jetzt ernsthaft dran begeben, die haben auch sofort die Praxis voll, wenn sie wollen. Andere wollen ja gar nicht, die sagen, ich will jetzt hier nicht als Cannabis-Arzt bekannt werden. Auch so ein Problem noch zusätzlich, was die Sache bremst. Aber das Potenzial ist da und ich kann nur alle Ärzte auffordern, sich damit ernsthaft zu beschäftigen. Wir haben sehr viele Rückmeldungen von Patienten, die wirklich glaubhaft sagen, dass das das Medikament ist, das ihnen hilft. Cannabis kann verschrieben werden bei chronischen Schmerzen, Multiple Sklerose, Tourette-Syndrom, depressiven Störungen, Arthrose, Asthma, Autismus. Konferenz der reformwilligen Städte, Schluss mit Kriminalisierung, Drogenmärkte regulieren. Das ist der Titel einer zweitägigen Konferenz der Arbeitsgemeinschaft Drogenpolitik Hamburg, AG Dropo. Wir haben einfach versucht, bundesweit die reformwilligen Kräfte zusammenzukriegen. Urs Köthner ist Geschäftsführer der Drogenberatungseinrichtung Freiraum Hamburg e.V. Ausgangspunkt war hier der Stadtteilbeirat Schanze, weil es hier in den Park Schanze und Flora eine ganz hohe Dealerpräsenz gibt, massive Problematiken dadurch auch gab, aber von der Bevölkerung auch ganz klar war, wir wollen nicht einfach nur vertreiben, weil wir wissen, dann treibt man die nur drei Straßen weiter, das bringt nichts. Wir wollen sozialverträgliche Lösungen mit den Dealern finden. In Berlin, Hamburg, Bremen, Köln, Düsseldorf, Heidelberg, Karlsruhe, Tübingen und weiteren Städten gibt es Initiativen in den Stadtparlamenten, lokale Projekte mit der legalen Abgabe von Cannabis versuchsweise durchzuführen. Also in Heidelberg haben wir einen Top-Antrag eingereicht. Das bedeutet, dass der Gemeinderat sich dann damit befassen wird. Sarah Miro ist Stadträtin in Heidelberg und Fraktionsvorsitzende der Linkspartei. Wir stellen einen Antrag in die Richtung, dass die Stadt auch eine Ausnahmegenehmigung versucht zu beantragen für einen Cannabis-Social-Club. Wie aussichtsreich, auch wenn der Gemeinderat sich letztendlich dafür entscheidet, wie aussichtsreich es natürlich letztendlich sein wird, diese Ausnahmegenehmigung zu stellen, ist die eine Sache. Aber ich finde es sehr wichtig, dass wir diese Diskussion in die Kommunen, in die Kommunalparlamente tragen und durch diese Initiativen ein deutliches Signal setzen hin zu einer liberalen Drogenpolitik. Ich denke, Heidelberg mit als Studierendenstadt, als Universitätsstadt mit 38, knapp 40.000 Studierenden und einer sehr ausgeprägten wissensbasierten Infrastruktur hat durchaus erstmal gute Voraussetzungen für so ein wissenschaftlich begleitetes Modellprojekt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das möglichst in allen Kommunen wohlgemerkt machen. Die Bremer Landesregierung ist willens, den Gesetzentwurf in den Bundesrat einzubringen. Lorenz Böllinger ist emeritierter Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bremen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass die Bedingung ist, dass mindestens ein anderes Bundesland, möglichst zwei Bundesländer mitmachen. Denn Bremen will nicht in die Ecke gestellt werden von den Schmuddelkindern. Trotzdem muss man auch dazu sagen, wir rechnen uns nicht aus, dass das im Bundesrat nun große Chancen haben wird. Die Kosten der Prohibition, haben sich gezeigt, sind sehr, sehr hoch. Justus Haukapp leitet an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ein wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut. Man hat zum einen sehr hohe Strafverfolgungskosten. Man kann den Markt letztendlich nicht vernünftig kontrollieren. Das heißt, es gibt keine Qualitätsvorschriften, die man vernünftig durchsetzen kann, keine Informationspflichten. Dennoch gibt es den Markt. Der hat nicht aufgehört zu existieren. Der wächst sogar, der Drogenmarkt. Das heißt, momentan hat man einen komplett unregulierten Markt ohne jeden Verbraucherschutz, mit Anreizen der Händler, die in dem Sinne sogar pervers sind, dass sie versuchen, möglichst starke Drogen den Verbrauchern zu verkaufen. Das heißt also, man hat die gesamten Kosten des Drogenkonsums, ja, aber die Vorteile, die man hätte aus einer Regulierung, die hat man alle nicht. Also von daher ist es jetzt allerhöchste Zeit für eine Kehrtwende. Cannabis kann verschrieben werden bei Borreliose, chronischem Wirbelsäulensyndrom, Clusterkopfschmerzen, Epilepsie, HIV-Infektion, Migräne. Bei einer regulierten Freigabe des Marktes könnte man natürlich sowohl die Produzenten als auch die Händler zu Qualitätsstandards verpflichten. Man könnte sagen, nur lizenzierte Händler dürfen auf den Markt. Man könnte viel besser kontrollieren, dass nur an Konsumenten ab 18 zum Beispiel verkauft wird. Man könnte Informationspflichten viel besser denen auferlegen. Und auch der Finanzminister hätte etwas davon. Man könnte das Ganze besteuern. Tatsächlich so wie wir Zigaretten, Schnaps und Benzin besteuern. Das heißt, selbst der Haushalt würde davon profitieren. Cannabis kann verschrieben werden bei Morbus Crohn, Morbus Scheuermann, Neurodermitis, posttraumatischer Belastungsstörung. Wie hoch die Steuereinnahmen genau sind, ist noch am schwierigsten zu berechnen, weil man nicht genau weiß, wie viel steuerpflichtig verkonsumiert werden würde. Die Berechnungen, die es für die USA gibt, die belaufen sich auf Größenordnung zwischen 2,5 und 6 Milliarden Dollar. Da müsste man davon ausgehen, dass es in Deutschland wohl Pi mal Daumen ein Viertel davon wäre. Also es könnte sich in einer Größenordnung von ungefähr 700 Millionen bis etwa 1,5 Milliarden bewegen. Aber das ist natürlich immer schwer. Momentan ist das alles auf dem Schwarzmarkt. Sicherlich würde es einen gewissen grauen Markt auch weiter geben. Aber 1,5 Milliarden pro Jahr ist schon eine Größenordnung. Justus Haukapp, Lorenz Böllinger, der Hanfverband. Die Zahl der Institutionen und Personen, die sich in Deutschland für eine andere Drogenpolitik einsetzen, ist überschaubar. Eine gewichtige Stimme ist die des ehemaligen Polizeipräsidenten von Münster, Hubert Wimber. Insofern ist das vielleicht der Beginn eines erfolgreichen Kontaktes. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, da muss man jetzt den Schwung dran halten. Die Zeit ist reif, finde ich. Ja, finde ich auch. Da was so also als ich das am Mittwoch im Flugzeug mir die Welt gegriffen habe, ja, und gedacht habe, auf der Welt, auf der Titelseite, ja, also legalisiert Cannabis, Springerpresse, ja, habe ich gedacht, also jetzt auf der Taz stand es wahrscheinlich vor 10 Jahren schon oder vor 20, ja, vermutlich. Es hat sich was verändert. Aber das ist jetzt auf der Welt. Ja, ja, aber ich glaube, so, diese Moralisierung, Argumentation der Prohibitionsbefürworter, so nach dem Motto, es gibt gute und schlechte Drogen, das sind die schlechten und die Risiken. Die Bilder sind immer noch bei vielen Leuten sehr wirkmächtig. Ja. Also es wird viel über Bilder transportiert. Ja, und, so kriegst, und wir gehen auf dem Bahnhof zu. Hätte ich versucht, ne? Genau, das ist sozusagen meine Generation. Und, ja, und ich muss sagen, Christiane F., die Geschichte hat mich schon bewegt. So nach dem Motto, wenn du das machst, und da wird ja nicht differenziert, ob das Kokain, Heroin, Methamphetamine oder Cannabis ist. Das führt sozusagen zwangsläufig zur Verelendung, zu Beschaffungsprostitution und ähnlichen Geschichten. Und diese Bilder haben noch ganz, ganz viele Leute im Kopf. Hubert Wimber hat sich einer Organisation aus den USA angeschlossen, Law Enforcement Against Prohibition, und eine Deutschlandsektion gegründet. Polizisten, Richter und Staatsanwälte für eine fortschrittliche Drogenpolitik. 150.000 Mitglieder in 120 Staaten fordern ein Ende des Kriegs gegen die Drogen. Es geht nicht darum, Drogenfahnder arbeitslos zu machen, aber ich denke, wir müssen uns auch als Polizei die Frage stellen, was bewirken wir mit dem, was wir machen? Und ich glaube, dass es ineffektiv ist, unproduktiv ist und die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht. Wir haben nicht weniger Konsum, wir haben durch Beschlagnahmen keine Verringerung des Marktangebotes. Also es ist erfolglos, und es kommt noch ein Aspekt dazu, durch die Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaft nach 31a Betäubungsmittelgesetz beim Besitz kleiner Mengen arbeitet die Polizei in vielen Fällen tatsächlich für den Papierkorb. Cannabis kann verschrieben werden bei Reizdarm, Rheuma, Schlafstörungen, Tinnitus, Trichotillomanie, Urtikaria unklarer Genese, Cervicobrachialgie. Thank you. Die Regeln, die derzeit gelten, sind unverhältnismäßig, ist unsere Position. Mariana Pinson vom Deutschen Hanfverband organisiert eine Kampagne zum Thema Cannabis und Führerschein. Da viel zu niedrige Grenzwerte angesetzt werden, sodass Leute bestraft werden, die eigentlich gar nicht berauscht in dem Sinne am Straßenverkehr teilnehmen, sondern auch Leute, bei denen der Konsum schon 1, 2, 3, 4 Tage zurücklag, fallen noch aufgrund dieser zu niedrigen Grenzwerte und der langen Beweisbarkeit von Cannabis im Blut unter dieses Raster. Und den Leuten wird einfach der Führerschein entzogen. Und wir wollen natürlich nicht, dass jemand berauscht am Straßenverkehr fährt, aber wir finden trotzdem, faire Regeln müssen sein, damit halt auch Cannabiskonsumenten sich dran halten können und trennen können. Also ist momentan eigentlich nicht mögliche. Klarer Kopf, klare Regeln. Ein Internetauftritt des Deutschen Hanfverbands zum Thema dokumentiert Erlebnisse von Konsumenten, stellt wissenschaftliche Texte bereit, dient als Plattform, um Kundgebungen und Aktionen zu organisieren und um Videos auszustrahlen. Zum Beispiel mit dem ehemaligen Polizeichef Hubert Wimber. Die meisten wissen, wie viel sie trinken dürfen, um sich an diese 0,5 Promille-Grenze ranzutrinken. 2 Bier geht noch. Beim dritten wird es problematisch. Also da geben wir ein Stück Eigenverantwortlichkeit an den Fahrzeugführer zu sagen, wenn ich 2 Bier trinke, es mag sein, dass es vielleicht meine Reaktionsfähigkeit schon beeinflusst, aber rechtlich bin ich, solange ich keinen Unfall baue, auf der sicheren Seite. Dieser Orientierungsrahmen fehlt bei Cannabiskonsumenten vollkommen. Das Thema spaltet die Lager. Die einen fühlen sich bevormundet und verweisen auf die vielen Alkoholunfälle. Die anderen wollen die Jugend beschützen und glauben, dass Strafrecht und Straßenverkehrsordnung dafür die richtigen Mittel seien. Seit Jahren begegnen sich dieselben Kontrahenten im Ring, etwa als Sachverständige in Bundestagsausschüssen. Die Linkspartei und Bündnis 90 Die Grünen bieten immer wieder Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband auf. Die CDU lädt immer wieder den Strafverfolger Jörn Patzak ein. Wenn wir im Bundestag diskutieren, soll es Cannabis-Lockerungen geben, das ist schon sehr ideologisch geprägt. Und da muss ich für mich sagen, ich habe diese Ideologie nicht. Ich versuche das rein rational. Fakten, was kommt raus, wenn wir das machen? Was könnte passieren, wenn wir das machen? Und für mich ist der Weg noch nicht gefunden. Also Sie müssen einfach nur mal in die Gerichtssäle gehen und mal schauen, wie viele Menschen einfach da sind. Und da bin ich über 15 Jahre geprägt. Ich war interessanterweise, als ich angefangen habe, als Staatsanwalt im Drogendezernat, dachte ich auch, was ist das da denn immer mit dem Cannabis? Das ist doch alles so harmlos und warum laufen wir den Leuten nach? Patzak glaubt an die abschreckende Wirkung des Strafrechts, zumindest auf einige junge Leute. Es gibt viele, die sagen, Gesetz interessiert mich nicht, ich halte mich nicht dran. Aber es gibt auch viele, die sagen, es ist verboten, also deshalb mache ich es nicht. Cannabis kann verschrieben werden bei Appetitlosigkeit, Abmagerung, ADHS. Herr Plehner, bitte. Es ist sicherlich richtig, dass Cannabisblüten ein relativ teures Medikament sind vergleichsweise, aber man sollte nicht vergessen, dass diese Preise, die heute in Apotheken gezahlt werden, 15 bis 25 Euro, dass das das Ergebnis rechtlicher Rahmenbedingungen sind, die nicht wenig auch vom Deutschen Bundestag so festgelegt wurden. Wenn jetzt wirklich das noch zu einer Rezeptur wird und dann Preise noch mal aufgeschlagen werden, dann könnten die Preise sogar noch steigen, paradoxerweise, obwohl es ja eine Liberalisierung gibt, womit auch Leute, die heute vielleicht schon mit ihrem Geld, was sie haben, ein bisschen was in der Apotheke kaufen können, noch mal schlechter gestellt werden. Das Cannabis in Deutschland kommt ja großteils von der Firma Petrogan. Die haben auch eine Niederlassung in Kanada. Dort versorgen sie die Patienten für 3,4 Euro pro Gramm. Ich war noch jung an Jahren, als ich dich zum ersten Mal traf. Obwohl ich dich nicht kannte, sprach ich doch mit dir. Maximilian Plehnert vom Deutschen Hanfverband ist Experte für die medizinischen Aspekte von Cannabis. Meine ADHS-Diagnose habe ich selbst erst relativ spät bekommen, also im Rückblick. Völlig klar, dass das vorhanden war, wenn man sich Grundschulzeugnisse anschaut, wenn ich so einen einzelnen Ausschnitt aus meiner Schullaufbahn angucke, das war völlig klar. Aber als ich jung war, gab es die Diagnose halt noch kaum und man hat kaum eine Chance gehabt, die Diagnose zu bekommen. Ich war dann hier in Berlin erst bei einem Psychotherapeuten, der hat mich wegen Depressionen behandelt, habe mich dann irgendwann rausgeschmissen wegen Unzuverlässigkeit, hat überhaupt gar nicht erkannt, dass ich ADS habe. Ist auch relativ schwierig, überhaupt Experten zu finden, die zum Beispiel Erfahrungen mit ADS im Erwachsenenalter haben. Ich habe gesagt, wenn ich es nochmal mache, dann richtig. Aber Psychotherapeuten, die wirklich Ahnung haben von der ADS dann im Erwachsenenalter, die dann auch noch zumindest so weit offen sind, dass sie meinen Cannabiskonsum akzeptieren können, beziehungsweise optimalerweise verstehen, dass mir das hilft, das sind eine Handvoll in ganz Deutschland. Es war der süße Atem, der mich für dich gewann. Ein Augenblick war ewig, als ich in deinen Armen lag. Plenert hat Physik studiert, eine Familie gegründet und ist als Sachverständiger in Bundestagsausschüssen aufgetreten. Er nimmt Medikamente, hat aber auch als Jugendlicher begonnen, sich mit Cannabis selber zu therapieren. Ein offenbar weit verbreitetes, aber oft nicht erkanntes Phänomen. Man dachte lange Zeit, das verwechselt sich schon. Bis vor wenigen Jahren wurden auch die Leute, gab es auch die ADS-Medikamente nur bis zum 18. Lebensjahr. Das heißt, die Leute wurden dann mitten im Abi oder so trockengelegt von heute auf morgen. Was dann erstmal funktionieren kann im Verlauf des Studiums, aber ich kenne auch genug Leute, die ganz üble Karrieren mitgemacht haben, weil gerade, wie gesagt, also meine Altersklasse und Älter hatten kaum die Chance, eine ADS-Diagnose, bekomme ich keinen Menschen, der ist jetzt 50, super fit im Kopf, der ist hochintelligent, der hat aber auch schon eine krasse Junkie-Karriere hinter sich und bekommt jetzt mit 50 zum ersten Mal reguläres ADS-Medikament. Weil vorher eben die ganzen gesagt haben, du bist so ein Drogi, hau doch ab. Mit dir war ich ein Captain, der alle Wellen brach, der selbst den Stürmen trotzte, weil dein Rausch den Lärm verbarg. Es fehlt an Forschung, an Ärzten und Psychologen, die sich an das Tabuthema Cannabis heranwagen. So gehen viele Menschen mit ähnlicher Diagnose wie Maximilian Plenert durch einen langen Leidensweg der Unsicherheiten, finden vielleicht zur Selbstmedikation und stehen dabei immer mit einem Bein im Gefängnis. Bei mir ging es dann auch dann weiter, dass ich dann wirklich eher im Kontakt mit anderen ADHSlern und mit Cannabispatienten stand und nach sich das bei mir selbst rauskristallisiert hat, dass da wohl was ist wegen ADHS. Und ich bin dann am Ende vom Tag mehr oder weniger mit den ausgeführten Fragebögen und Behandlungsleitlinien zu meiner Psychiaterin gegangen, habe sie da ein bisschen zum Jagen getragen, was dann auch funktioniert hat. Aber das Problem haben viele ADHSler, leiden im Erwachsenenalter nachträglich noch die Diagnose zu bekommen, was dann auch Voraussetzung ist, zum Beispiel für alle Arten von Cannabisblüten, Ausnahmegenehmigung, blablub. Das ist nicht trivial. Es war nicht nur ein Atem, der mich für dich gewann. Die Luft im Raum erstarrte und das Bild von mir zerrann. Noch bevor das Medizinalhanfgesetz verabschiedet wurde, hatte Max Plenert beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung zum legalen Erwerb von Cannabisblüten gestellt. Der wurde auch genehmigt. Aber die Kosten für das Medikament sollte er selber tragen. Hunderte Euro im Monat. Naja, ich bin jetzt weiterhin auf den Schwarzmarkt angewiesen, weil die Apothekenpreise kann ich mir nicht leisten. Habe ich auch der Krankenkasse gar nicht eingeschrieben, Leute. Ihr habt eigentlich schon alle Unterlagen von mir. Die haben meinen kompletten Fall schon mal geprüft, weil ich nach der alten Gesetzeslage schon mal einen Antrag gestellt habe auf Kostenerstattung. Eigentlich bitte sofort Genehmigung raus, weil es ist Not am Mann. Und das wäre auch eine Begründung, einfach zum Sozialgericht zu rennen. Ich brauche eine vorläufige Entscheidung, weil es geht so nicht. Und andere Patienten tun gerade ihre letzten Ersparnisse in die Apotheke tragen. Also das sind keine Zustände, aber vermutlich werden es erst wieder die Gerichte sein, die für Gerechtigkeit sorgen werden. Das sind wir ja gewohnt, weil Cannabis-Patienten, das ist die Erfahrung, kriegen in diesem Land nichts geschenkt. Maria, Maria, Maria Juana, Maria Juana. Maximilian Plenert hat seine eigene Theorie, warum das Bundesministerium für Gesundheit nach Jahrzehnten des Stillstands jetzt mit dem Medizinalhanfgesetz klare Regeln aufgestellt hat. Die Politik reagiert jetzt auch nur, weil der Eigenanbau von vielen, vielen Patienten droht, in Anführungszeichen. Und die gesamten Fortschritte, die es in diesem Bereich gab, bis auf ein paar ganz, ganz wenige kleine Ausnahmen, haben Patienten, schwerkranke Menschen zusammen mit ihren Ärzten und Anwälten erkämpft gegen den erklärten Willen der Bundesregierung. Also diese Anbaugenehmigung zum Beispiel, die jetzt erteilt wurde. Die zuständige Behörde hat schon vor vielen Jahren gesagt, aus fachlicher Sicht würden wir diesen Patienten den Eigenanbau erlauben. Und es war eine politische Dienstanweisung aus dem Gesundheitsministerium, die es nochmal nötig gemacht hat, dass er nochmal weiter klagen musste. Er klagte seit dem Jahr 2000 und hätte früher schon seine Medizin bekommen können, wenn nicht das Gesundheitsministerium die Fachbehörde angewiesen hat. Nein, ihr genehmigt das nicht. Sucht euch irgendeinen Grund, lasst ihn weiter klagen. Das ist schon eine ziemlich perverse Situation, in der wir uns trotzdem befinden. Okay, thank you. Wenn man Drogenpolitik verstehen möchte in Deutschland, sollte man seinen gesunden Menschenverstand erstmal abgeben, weil damit hat das nichts zu tun. It turns off the brain. Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt. Und es ist eine weibliche Pflanze immer. Wo kriegen wir jetzt noch mehr Gras hier? Das gerade was durch. Der eine Teil, der sagt, das ist endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und der andere sagt, das ist letztendlich dann doch der Untergang des Abendlandes. Sie entscheiden selbst. Bitteschön. Okay, ja, hallo, mein Name ist Verena. Ich bin jetzt ganz neu beim Hanfverband. Ich bin jetzt ungefähr einen Monat dabei. Ich studiere eigentlich Volkswirtschaft und habe mich da auf Lobbyismus spezialisieren können und dachte, ich mache mit meinem Studium etwas Gutes. Der Deutsche Hanfverband, der eigentlich eine Firma ist, wächst. Zuletzt sind 3 neue Leute eingestellt worden. Ich bin jetzt Business Relations Manager, das heißt, ich kümmere mich um die Firmensponsoren, ihre Anliegen, ihre Fragen, die laufen alle bei mir auf. Ich versuche dann, ihnen zu helfen, die Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen. Und viel geht gerade einfach um diese Lizenzvergabe für den Anbau von medizinischem Cannabis. Und da habe ich mich viel in die Gesetze eingelesen, in das Ausschreibungsverfahren, unterhalte mich mit Firmen, mit einem Kollegen berate ich die dann auch, wenn es Bedarf gibt, zu einzelnen Fragen. Herzlich willkommen bei den DHV News. Das sind die Unterschriften, die wir jetzt mittlerweile haben, für unsere Cannabis-Petition 2017 direkt an den Deutschen Bundestag zur Legalisierung von Cannabis. 8.166 Unterschriften haben wir jetzt beisammen. Das sind gut 2.000 mehr als letzte Woche. Es geht also deutlich voran. Na, ich würde sogar sagen, wir haben den stärksten YouTube-Kanal einer NGO überhaupt. Ich habe jedenfalls noch keinen stärkeren gefunden. Also sowohl in der Hanfszene, wenn man jetzt von der politischen Seite rangeht. Es gibt natürlich noch so Aufklärungs- und Informationskanäle, die stärker sind als wir. Aber dieser politische Anspruch oder als NGO-Auftritt ist keiner stärker als wir. Auch nicht die großen US-amerikanischen Legalize-Verbände, die viel größer sind als wir, viel größere Budgets haben und so, aber an unsere YouTube-Zahlen kommen die bei weitem nicht ran. Und auch nicht andere NGOs wie Greenpeace oder Amnesty International oder so, ja, die kommen alle nicht auf unsere Reichweite. Der letzte Blunt wird geraucht, alles aus. Ich war zufrieden mit meinem Leben und steig auf. Langsam werd ich blass, ich verpass den Zug. Die Welt packt meine Sachen, ich verlass sie nun. Die Lobbyarbeit hört nicht auf. Cannabiskonsumenten gibt's überall, auch in Reutlingen. Wir haben ein paar Millionen davon in Deutschland, das geht nicht an Reutlingen vorbei. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen in der Aula der Hochschule Reutlingen. Herzlich willkommen an der ESB Business School. Mein Name ist Andreas Taschner, ich bin der Dekan der ESB Business School. Freue mich wirklich sehr, dass die Hütte heute voll geworden ist. Ich glaube, das hat das Thema auch verdient. Vielen Dank. Die Schätzungen gehen im Moment davon aus, dass wir in Deutschland 600.000 Leute haben, die die klinischen Kriterien für eine Cannabis-Abhängigkeit oder einen schädlichen Gebrauch erfüllen. Also nicht irgendwie polemisch, sondern das sind klinisch, internationale klinische Guidelines. Wann sage ich, jemand ist abhängig, wann sage ich, jemand betreibt einen Missbrauch? Circa 600.000. Jeder Suchtgiftkonsument, der Cannabis konsumiert hat, sagt dem Therapeuten, ich habe noch nie ein Cannabis-Problem gehabt, sondern ich habe ein Cannabis-Problem, weil ich ein Polizeiproblem habe. Und die sind unter Anführungszeichen nicht zu therapieren, weil sie sagen, sie haben überhaupt kein Problem. Wenn nachher sogar sagen, bis 27 oder was weiß ich, oder bis 21 darf ich nicht konsumieren, dann gibt es natürlich andere Leute, die sagen, komm, ich vertick das schon den 13-Jährigen sozusagen hier. Und das sieht man so wie jetzt. So wie jetzt. Einstiegsalter ist bei 13. Genau. Ja, oder jünger teils. Ja, aber was heißt das? Ja, das heißt sozusagen, je größer wir den illegalen Markt machen, weil je älter ich, wenn ich sage, erst mit 27 darf ich konsumieren, dann wird der illegale Markt ja immer größer. Was sollen wir tun? 18. Und 18 schützt die 13-Jährigen besser als 21? Ich mache den Markt immer kleiner, letzten Endes, auf dem es sozusagen interessant ist, sozusagen aktiv zu werden. Ja, natürlich sozusagen, ich schütze dann vielleicht die 13-Jährigen immer noch nicht viel besser, ja, aber zumindest die zwischen 18 und 21. Die Diskussion hört nicht auf. Also man muss schon sagen, dass die Tendenz jetzt in der Öffentlichkeit dazu geht, sich eher für eine Legalisierung oder diese Entkriminalisierung eben auszusprechen. Also man findet nicht mehr so starke Gegner. Haben wir auch heute in der Diskussion gehört, dass selbst eben harte CDU-Politiker mittlerweile ein bisschen von ihrem harten Kurs runtergehen. Und da haben wir definitiv auch gemerkt, dass das bei der Referentensuche ein Punkt war. Wir hatten auch bei der Frau Mott da angefragt, bei der Bundesdrogenbeauftragten, haben da leider eine Absage bekommen. Bei diversen anderen politisch engagierten Personen auch aufgrund des Wahljahrs, denke ich. Da hätten wir eigentlich noch gern ein bisschen stärkere Kontrapositionen gehabt. Ja, war schade, dass jetzt direkt aus der Politik niemand hier sein konnte oder wollte. Die Gesellschaft ist noch nicht so weit, eben Shops einzurichten, wo man als Erwachsener einfach einkaufen kann, sich beraten lassen kann und so. Ist uns zu viel, haben wir Angst vor. Dann soll man wenigstens sagen, okay, pro Nase 2, 3, 4, 5 Pflanzen, je nach, oder man kann auch nach Licht oder Quadratmeter gehen, egal. Hauptsache, wie der Kollege gesagt hat, ist keine riesige Menge, die offensichtlich auf Handel irgendwie rausläuft. Und das ist übrigens quasi auch Konsens. Selbst die härtesten Cannabis-Gegner, die ich im Bundestag treffe, die von der CDU aufgefahren werden, Herr Tomasius, Herr Patzak, die sagen auch, ja, gut, Entkriminalisierung sollte man machen und von mir aus auch ein paar Pflanzen. Und Georg Wurth hört nicht auf. Also ich mache sowas immer gerne. Ich mache sowas eigentlich lieber, wenn ich Zeit habe, vernünftig zu diskutieren, als nur kurze Statements. Und es waren ja wirklich viele Leute auch hier. Wenn man irgendwo ist, wo nur 10 Leute sind, dann ist es vielleicht manchmal grenzwertig. Und viele solche Termine sage ich tatsächlich auch ab. Aber ich bin auch selten im Südwesten und habe eben auch den Eindruck, dass die Diskussion hier vielleicht noch ein Tick nötiger ist in Bayern und Baden-Württemberg, weil hier eben die Verfolgung der Konsumenten noch besonders krass ist und durchgeführt wird. Und da komme ich gerne auch ab und zu mal hier runter. Shit happens. Cannabis auf dem Weg zur Legalisierung. Ein Feature von Kai Laufen. Sprecherinnen Isabella Bartdorf und Nadine Kettler. Ton und Technik Andreas Völzing und Sonja Röder. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2017.